Deutsche Soldaten, die in alliierte Kriegsgefangenschaft geraten waren, kamen regelmäßig im Programm von Radio Luxemburg zu Wort. Entweder um zu berichten, wie gut sich die Amerikaner benommen hatten, oder um angesichts der militärischen Überlegenheit der Alliierten ihre ehemaligen Kameraden zum Aufgeben zu überreden. Dabei konnte es in der Wortwahl auch deftig zugehen. Zwei Beispiele aus dem Spätherbst 1944. Jede Stunde, jede Minute rollen ein Auto nach dem anderen nach vorne und nach hinten. Was für Autos? Große Lastwagen, PKWs, Nachrichtenwagen, Infanteriewagen, alles, was man sich vorstellen kann. Wir alle haben gestaunt, als wir hinter die Linien kamen, welche Mengen Militär da gelegen haben. Wir waren ganz erschüttert und alle Soldaten sagen, wenn das die Deutschen wüssten, wie es hier aussieht, dann würden die alle sofort kommen. Ich war ganz erstaunt, als ich hinter die ersten Stellung kam von den amerikanischen Truppen, wie viel da Militär lag, in welch ungeheuren Mengen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Deutscher Soldat, stell dir vor, Himmler und seine SS-Garde würden diesen Krieg gewinnen. Und dieses Sausystem, das nur artfremde Bestien, aber keine Menschen erdacht haben, für alle Zeiten verewigen. Dass jeder gewärtig sein muss, nur wegen einer unbedachten Äußerung, ohne Gerichtsurteil, auf unbestimmte Zeit in ein KZ-Lager zu kommen. Deutscher Soldat, willst du deine eigenen Sklavenketten schmieden? Jetzt ist es so, dass sich die SS hinten in den Dörfern herumdrückt, während du vorn im Dreck liegst. Im Frieden würdest du dann die Hauptlast der Aufbauarbeit zu tragen haben, während die SS den Knüppel schwingt. Deutscher Lanzer, sind die Nazi-Bestien es wert, dass du dafür deine gesunden Knochen hinhältst? Wach auf, deutscher Lanzer, wirf die Knarre weg und lauf über. Hans Habe hatte sich für seine Frontzeitungen und für seine deutschsprachigen Radiosendungen ein Team von Mitarbeitern zusammengestellt, die er teilweise schon vom Camp Ritchie her kannte. Zu ihnen gehörten auch der Regisseur Hanno Spurger, der bald zur schwarzen Propaganda wechselte, und der Schriftsteller Stefan Heim, der als Helmut Flieg 1913 in Chemnitz geboren worden war. Er hatte Deutschland 1933 verlassen und lebte seit 1935 in den USA, wo er als Journalist arbeitete und 1942 seinen ersten Roman Hostages in englischer Sprache veröffentlichte. Seit 1939 war er Soldat und hatte an der Invasion der Normandie teilgenommen. Heim erinnerte sich 1986, als eine Auswahl seiner damals verfassten Texte erschien, dass die Arbeit etwas unerhört Aufregendes war. Selten war aber auch die Verantwortung so groß, die der Schriftsteller auf sich nahm. Jede falsche Wendung, jeder falsche Ton mochte zur Folge haben, dass der Gegner, statt sein Gewehr wegzuwerfen, es in Anschlag brachte. Tag um Tag musste die Sendezeit gefüllt werden, die der 12. Heeresgruppe zugeteilt worden war, musste Stoff herangeschafft, mussten Berichte, Briefe, Verhöre ausgewertet, Reportagen geschrieben, Platten besprochen und das ganze Material funkgerecht aufbereitet werden, in großer Eile meistens, denn wir waren nur wenige und weder die Ereignisse noch der Sender ließen uns Zeit. Auch hatte keiner von uns, ich schon gar nicht, irgendwelche Rundfunkerfahrung. Man wusste, dass man mit mehreren Stimmen arbeiten und Musik und Geräusche benutzen konnte, wollte man eine Sache lebendig machen. Den Rest musste die Praxis uns lehren. Kein Wunder also, dass meine Skripts, und ich hatte sehr viel für den Sender zu schreiben, nicht immer große Kunstwerke wurden. Mitunter lässt die Sprache sogar erkennen, wie gehetzt wir waren. Aber an Themen und wirkungsvollen Pointen mangelte es nicht. Dafür sorgte der Krieg.